Hallo! Konnichiwa, minasa. Richtige Weeper ein. Wir haben hier ein neues Format mit zusammen den einen Gralex. Und zwar werden wir jetzt den kompletten Berserk-Manga durchgehen. Das ist immer Story-Arc-weise. Gralex, muss man dich noch vorstellen? Eigentlich nicht. Wir haben heute im Gepäck die ersten zwei Bände von von iGralex, genau. ganz frisch auf dem Markt erschienen. Wurde lizenziert von Tokyo Pop. Der Deal dabei ist, dass der iGralex ein Berserk-Experte ist, beziehungsweise ist er auf dem neuesten Stand. Und ich fange jetzt gerade aktuell bei Null an und habe erstmal nur die ersten Bände gelesen. Und daher ist es für mich alles noch Neuland. So wie das Internet. Genau, das Internet ist für uns Neuland. Worum geht's? Kann man das hier ganz gut zusammenfassen. Wir haben hier einen Typen namens Guts. Also man muss sagen, der Manga fängt sehr gut an, und zwar mit einer Sexszene, wo wir direkt vermittelt bekommen, dass das Vibe nur ein Monster ist, was den Protagonisten essen will. Und da kann Guts wieder seine Männlichkeit unter Beweis stellen und schlachtet das Monster kürzeste Zeit wieder ab. Ja, also die zwei Seiten fassen eigentlich den kompletten Manga ganz gut zusammen. Also es ist sehr muskulöser Typ, Monster, Gewalt. Dann sehen wir eigentlich nur noch den Protagonisten Guts, der sehr schweigsam durch das Land zieht und sich ich würde nicht sagen, dass er Ronin ist, aber er ist ja Auftragssöldner. Das ist eine Frage. Zumindest Söldner im Golden Age Arc, aber später würde ich ihn nicht als Söldner einstufen. Der ist dann eher so ein einsamer Wolf oder einfach nur ein Wanderer, ein Pilger. Ja, ich würde ihn eher, sag ich mal, als Vagabonden bezeichnen. Also einfach jemand, der durch die Lande steift. Also was ich als neuer Leser kriege jetzt vermittelt, wenn ich jetzt nur die ersten beiden Max-Bände lese. Wir haben einen Typen, er streift durch das Land, er ist sehr schweigsam, er ist muskulös, männlich, er hat schon bereits seinen Arm verloren. Wir sehen an seinem Körper, dass er viele Namen hat. Wir können daraus schließen, er ist ein Krieger, der schon zahlreiche Schlachten geführt hat, und er ist vom Charakter her sehr brutal. Also er scheut sich nicht vor Gewalt. Wenn ihm jemand dumm kommt, kann er mit seinem Schwert zweiteilen. Ich sehe daraus oder ich lese heraus, die Figur ist vom Krieg gezeichnet. Er müsste in der Vergangenheit viel durchgemacht haben und das hat die Figur halt beeinflusst und dadurch ist er halt so abgestumpft und so unmenschlich geworden. Man merkt halt deutlich, dass er kaum Emotion hat oder kaum Emotion zeigt, außer vielleicht Wut, und dass er kein Mitgefühl hat vor allem. Tatsächlich muss man da zwischen den Zeilen lesen, weil es wird, das können wir dann später besprechen, es wird öfter angedeutet, dass es eigentlich gar nicht so ist. Also, dass er auch, sag ich mal, diese Wut hat, aber dass er im Inneren noch ein reines Herz hat. Und der gute alte Guts streift ja durch ein Fantasy-artiges Ding. Das heißt, wir haben so Game of Thrones-Atmosphäre. Es wird ja direkt von Anfang... Dark Fantasy halt, ne? Genau, Dark Fantasy mit Monstern, Dämonen, beziehungsweise Menschen, Dämonenhybriden und halt allgemein Fabelwesen. Wir haben auch direkt am Anfang eine Elfe eingeführt. Das wird dann sozusagen die Nebenfigur, die Guts begleiten soll. Und das ist auch der erste Punkt, der mich stört. Das hast du mir noch vorher gesagt, dass der Kentaro Muira vielleicht nicht wusste, wohin es mit dem Manga gehen soll. Weil ich merke, man will vermitteln, einen Protagonist, der ist total männlich, er ist schweigsam, er ist ein Krieger im mittelalterlichen Dark Fantasy Land irgendwie, der Monster abschlachtet. Und dann kommt halt eine Elfe, die nicht nur dauerhaft lustig ist und Grimassen schneidet, sondern es auch Referenzen zu der realen unserer Welt bringt. Und dadurch werde ich als Leser aus dem Konzept geworfen, was es jetzt nun sein soll. Ein Fantasy Land oder ist es halt irgendwie was He-Man-mäßiges Science-Fiction. Puck sollte ja als Comic Relief dienen, damit der Leser halt nicht ganz an der Situation verzweifelt. Ich muss aber persönlich sagen, dass ich ihn auch sehr, sehr unpassend finde und er passt auch gar nicht in diese dunkle Welt. Aber man muss dazu sagen, der Manga ist, also laut Miuras eigener Aussage, für Kinder gezeichnet worden. Ja, ob sie es glaubt oder nicht. Und von daher wurde er deswegen etabliert, aber ich bin jetzt auch kein großer Fan von Puck. Vor allem fand ich ein bisschen komisch, am Anfang gab es so eine Art Plothole, weil eigentlich kann man Elfen gar nicht sehen, aber jeder normale Mensch konnte eben Puck sehen, was auch ein bisschen komisch war. Ne? Das zeigt eben, dass es nicht ganz durchdacht war. Ich glaube, die Aussage war, dass nur diejenigen, die Elfe sehen können, wenn die Elfe es einem gestattet. Deswegen konnte Guts ja Puck ja auch sehen. Ja, aber wie konnten sie dann Puck gefangen nehmen oder mit ihm spielen? Es fängt ja auch so damit an, dass er ja aus der Sklaverei befreit wird, aus dem Käfig. Ja, genau. Vielleicht hat Puck einfach den falschen Leuten vertraut, sich gezeigt und dann wurde er gefangen genommen. Na, das ist immer das Problem bei Handlungen. Also wenn man sich selbst was zurechtbiegen muss, dann ist es nicht wirklich gut geschrieben. Na, siehe Sword Art Online. Um jetzt nochmal eine andere Sache zu erwähnen. Und zwar habe ich hier zwei sehr interessante Sätze von Guts. Der erste wäre, wer bei den Schlachten an der umkommt, ist ein Schwächling, der wahrscheinlich von Anfang an keine Überlebenskraft hatte. Und dann sagt Puck, Gefühle kommen hoch, mein Herz. Und Guts sagt, wer nicht die Freiheit seines eigenen Lebens verteidigt, soll ruhig verrecken. Und dann sagt Puck was Interessantes. Zorn, Fragezeichen. Nicht nur das. Zorn, Trauer, Furcht, vieles kommt im Inneren zusammen. Dunkles, tiefes, sitzendes. Also um das jetzt mal hier zu erklären, da muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen. Wenn man den ganzen Manga gelesen hat, da versteht man auch, was mit diesen zwei Panels gemeint war. Denn Guts ist jemand, der anderen Gleichgültigkeit eigentlich vorspielt, um sie nicht in seine Lage hineinzuziehen. Denn wer mit ihnen mitgeht, der begibt sich in eine große Gefahr. Und deswegen versucht er immer eine Distanz aufzubauen und spielt quasi diese Gleichgültigkeit, obwohl er im Inneren eigentlich, wie es Puck hier beschreibt, viel Zorn, aber auch Trauer und Furcht hat. Furcht um andere, Trauer wegen seinen Traumata und ja, seinen, sag ich mal, verstorbenen Mitgliedern und Zorn wegen seinem grenzenlosen Hass eben. Das zeigt sich auch direkt im ersten Max-Band, weil er treibt ja dann wahrscheinlich, ich glaube, das war ein Pastor war das, mit seiner Tochter, die waren auf der Durchreise und die haben ihn dann mit dieser Kutsche mitgenommen. Er wollte es ja nicht, er hat sich gewehrt, hat sie dann aber durchgängig begleitet und dadurch wurde er weiterhin von der Dunkelheit verfolgt. Die mussten sich dann so Zombie-Skeletten stellen und dadurch kamen halt die Leute um. Guts hat gesagt, dieses eine Mal, vielleicht dieses eine Mal wird nichts passieren und dann wurde er wieder vom Gegenteil überzeugt, dass egal was es ist, die Dunkelheit wird ihn immer verfolgen und dadurch wird er alle in Gefahr bringen und deswegen ist er dazu verdammt, in diesen einsamen Weg zu gehen, was halt irgendwie schon in sich traurig ist. Also man kann nicht davon sprechen, dass Guts unbedingt einen heroischen Weg geht, eher einen grausamen und sehr dunklen und düsteren Weg. So, also groß gibt's das, sorry zu sagen, nicht wirklich zu sagen, denn wir haben halt nur den Guts, der durch das Land streift und dadurch halt verschiedenen Leuten begegnet. Teilweise kommt er auch in Dörfern an, wo zum Beispiel Hexen verbrannt werden. Okay, das ist ja schon ein eigener Handlungsstrang. Und legst du ziemlich mit jedem an. Kann man das so sagen, dass er sich mit allen anlegt? Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Also ich würde nur sagen, dass ich die, vor allem erst eben die ersten eineinhalb oder zwei Bände sehr interessant finde, wegen den Dingen, wo ich vorhin gesagt habe, dass man eben zwischen den Zeilen lesen muss. Denn wenn man den ganzen Manga kennt, dann versteht man auch, wieso Guts hier so in bestimmten Punkten so gehandelt hat, wie er eben gehandelt hat. Denn er wirkt teilweise sehr egoistisch und grausam, aber er rettet oft auch viele Leute. Und man sieht auch durch Panels, dass es ihm auch oft leid tut. Zum Beispiel hat er am Ende des zweiten Bandes sogar geweint. Und das zeigt, dass es ihm eben nicht komplett gleichgültig ist. Er kommt ja in einem Dorf an, wo Hexen verbrannt werden. Und dann stellt sich heraus, dass es ein Papst, nicht Papst, ein Herr ist, ein Fürst praktisch. Ja? Und dieser Fürst, wird noch so eine eigene Handlung hinzugegeben, dass er seine Frau dann verlor und dass er seine Tochter weggesperrt hat, um sie zu beschützen. Und da wird uns halt praktisch alles drumherum so erzählt und Guts wird dann reingeworfen. Und da muss man aber das wieder hinterfragen. Klar, er will die Leute nicht in seinen gefährlichen Weg reinziehen, aber wenn er zum Beispiel sieht, wie die Leute dann, ich glaube, das war sogar im ersten Max-Band, da hat er eine Hinrichtung beigewohnt. Ja. Aber er ist ja eingegriffen, glaube ich. Er hat ja noch eingegriffen. Dann ist er aber geflohen und ist in diesen, Alchemisten begegnet, der sich mit dem Okkulten beschäftigt, der ihn dann geholfen hat zu fliehen in sein Verlies. Ach so. Ja. Er hat ja Guts zuerst bei der Flucht verholfen, als sie sich begegnet sind. Da hat Guts sich doch mit einem der Leute angelegt, vom Fürsten. Mhm. Und da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, warum. Ich blätterte gerade durch, der Fürst wird erstmal vorgestellt. Dann wurde eine Frau enthauptet, sie war eine Hexe und Guts nahm den Kopf der enthaupteten Frau. Aber man sieht halt da, man hat erstmal den Kopf gezeigt von der Frau, die noch gerade weinte. Und Guts guckt die wirklich richtig kalt an und da merkt man... Ach so, okay. Da sieht man schon ein bisschen, er zeigt ein bisschen Gerechtigkeit, nachdem er den Kopf der Frau in die Hand nimmt und sie einfach richtig kalt anblickt, legt er sich mit einem der Soldaten des Fürsten an und macht sie dadurch zum Feind. Weil er dadurch eine Ungerechtigkeit sieht und dadurch können wir auch schon ein Charaktermerkmal vom Guts sehen. Er ist vielleicht schweigsam, er geht auf Distanz bei allen, er will trotzdem, dass es Gerechtigkeit gibt. Vor allem danach wurde er noch provoziert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man merkt schon da, der Charakter will für eine Gerechtigkeit sorgen, das will ich damit sagen. Deswegen schlägt auch einer der Soldaten. Ja, also ich würde sogar noch weitergehen und würde sagen, man sieht, dass er mit sich hadert, ob er diesen Gerechtigkeitssinn beibehalten sollte oder ob er sich straight auf sein Ziel fokussieren sollte. Ich finde, das kommt bei den Bänden ganz gut durch. Andererseits muss ich dazu sagen, dass mir persönlich noch aufgefallen ist, dass einige Sachen recycelt wurden. Zum Beispiel der Kampf gegen diese Skelette, der erinnerte mich schon ziemlich an den Golden Age Moment, als Guts gegen die 100 Mann gekämpft hat. Oder eben an diesen pädophilen Priester, der es auf seine Tochter abgesehen hat. Das erinnert mich auch an den Fall, der auch im Golden Age eben, dass der König eben auch, sag ich mal, also seine Tochter sexuell begehrt hat. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass ein paar Sachen recycelt wurden? Ja, nicht nur das, es gibt ja auch andere wiederkehrende Elemente. Als Berserk zum Beispiel vom Alchemisten oder Okkultisten, je nachdem, aufgenommen wurde. Er hat sich ja davor mit einem Soldaten gekloppt, der einen Kampf gegen Guts verlor und deswegen pisst war einfach, sage ich jetzt mal. Und dann hat ihm dieser Fürst ein Stück seiner Dämonhaftigkeit verliehen und ihm somit zum Übermenschen gemacht, damit er sich an Guts rächen konnte. Und dieses Element, okay, Guts schlägt einem, der zweimal größer ist als er, auf die Fresse, habe ich das Gefühl, kam immer wieder mal vor. Also zumindest später kam das noch ein, zweimal vor. Was ich aber immer faszinierend finde, dass Guts ihn nicht einfach besiegt, sondern immer an seine Grenzen kommt und dass man irgendwie das Ganze nachvollziehbar findet. Also die Kräfteverhältnisse wirken einfach logisch. Es gibt kaum Momente, wo du dir denkst, okay, das wirkt unglaubwürdig, weil Guts ist stark, er hat eben dieses Schwert und zu jeder Zeit wird auch erklärt, halt, wieso er diese Gegner besiegen kann. Und aber das kommt später nochmal. So, und dann endet eigentlich praktisch die Arc, in Anführungszeichen, dass er diesen Priester besiegt, der mittlerweile komplett dämonisch ist. Und dann passiert was unglaublich, und zwar Dämonen tauchen auf, die tatsächlich mega stark sein sollen. Und später werden wir noch herausfinden, dass es Griffith, der eine Verbindung hat zu Guts. Und hier taucht er auf als ein übermenschliches Wesen. Guts findet sich vor allem in einem Labyrinth der Finsternis wieder, zusammen mit Puck. Und dann kommt passiert was Interessantes. Uns wird direkt ein Power-Level geschildert. Das heißt, okay, es gibt einen krassen Oberboss. Anscheinend kennt Guts ihn. Oder beide haben eine Verbindung. Aber dieser Typ ist total heftig und Guts will ihn umbringen. Aber wir merken direkt diesen Kräfteunterschied. Und das ist halt so interessant. Ich liebe das einfach, dass ein dieser realistische Kräfteunterschied vermittelt wird. Auf jeden Fall. Auch erwähnenswert ist der Fötus, der immer durch die Kapitel steifte, falls du dich noch an ihn erinnerst. Also der wird definitiv auch noch eine Rolle spielen im Manga. So, mehr kann man da eigentlich auch nicht sagen. Ja, ich kann abschließend sagen, dass das der schwächste Arc im Manga ist, tatsächlich. Obwohl es der Anfang ist. Ja, obwohl es der Anfang ist. Ich denke, ja, man wollte einfach cool sein. Es war ja auch nichts Besonderes damals, dass es eben solche düsteren und dunklen Charaktere gab, also in dieser Dark Fantasy Welt. Das kannte man damals. Ja, muskulöse Typen mit großen Schwertern, die Monster kaputt machen. Es war damals nichts Neues, war damals populär. Und überraschend war Berserk vor allem eben konsequent und dementsprechend konnte man mit dieser konsequenten Art punkten. Und später setzte man dann halt mit wirklich mehr Tiefe an. Aber erst später eben nach der Zeit. Also an der Stelle sage ich jetzt mal, wir hören hier auf. Und es wird dann später weitergehen mit Guts Kindheit und dem Golden Age Arc, der sich dann aber ein bisschen länger zieht. Und Leute, habt ein bisschen Geduld. Ich muss mir die Bände erstmal nachkaufen. Also kaufen erstmal. Und dann werden wir mal den zweiten Part hier aufnehmen. Verabschiede ich mich auch von euch, Leute. Auf jeden Fall lest Berserk. Es ist ein guter Manga. Ich würde sagen, es ist einer der besten Manga, wenn nicht überhaupt der beste Manga. Und es ist mein persönlicher Lieblingsmanga. Kann ich jedem nur weiterempfehlen. Ja, das war's von mir fürs Erste. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi.